Dürfen wir auch die heiligen Bilder Jesu Christi und der Heiligen verehren? Ja, weil sich die Ehre, die man den heiligen Bildern Jesu Christi und der Heiligen erweist, auf ihre Personen selbst bezieht. Also nicht auf die Bilder, Statuen, denen die dargestellt werden, aber das ist eben völlig legitim. Neuen Testament, wie schon gesagt, wenn nicht das Bild oder die Statue als solches verehrt wird, sondern die Person, die repräsentiert wird, dargestellt wird. Und es ist eben sehr zuträglich dem Gebet der Andacht, weil wir als Leib und Seele bestehen. Da sieht man diese große Versuchung bei den Israeliten, den Hebräern, die immer wieder in Götzendienst zurückgefallen sind. Auf der einen Seite sind sie geschützt gewesen durch das göttliche Verbot der Bilder, auf der anderen Seite hat immer etwas gefehlt, kann man sagen. Sie immer wieder versucht haben, sich zu holen. Was sie bei den umliegenden Völkern gesehen haben, etwas, was sinnfällig ist, ist eben immer anziehend. Im Neuen Testament ist eben auf die beste Weise uns zur Verfügung gestellt, kann man sagen.